Kundgabe 8960. Empfangen am 7.4.1965. Die Liebe erkennt im Jenseits den Irrtum. Fürbitte. Alles wird euch offenbar werden, was euch auf Erde noch ein Geheimnis ist und bleiben muss, weil euer Reifezustand es nicht zu fassen vermöchte. Doch so wie ihr eintretet in das jenseitige Reich, mit nur einem kleinen Schimmer der Erkenntnis, wisset ihr auch, dass ihr jederzeit eure Erkenntnis erweitern könnet. Ihr wisset auch den Weg dazu, dass ihr nur immer in Liebe tätig zu sein brauchet und dass ihr dann bedacht werdet ungemessen. Aber dieser kleine Lichtschimmer muss in euch sein, dann findet ihr euch von selbst dort ein, wo weiteres Wissen ausgeteilt wird und eure Aufwärtsentwicklung schreitet weiter. Und das Verlangen, immer mehr zu hören, wird immer größer, je mehr euch geboten wird, denn meine Gaben sind unerschöpflich, müssen aber auch verlangt werden aus tiefstem Herzen. Und so kann sich ein jeder Mensch, der in der Liebe lebt auf Erden, auch im Besitz von einem Licht wissen, das ihm den Weg erleuchtet, den er zu gehen hat. Nur die Liebe wird gewertet und ihrem Grad entsprechend ist nun auch der Zustand der Seele, wenn sie das geistige Reich betritt. Dann aber wird sie auch den Irrtum als solchen erkennen und sich von ihm lösen. Denn im Irrtum ist keine Seligkeit zu erwarten, der Irrtum verwirrt das Denken und es muss erst ein langer Kampf vorangehen, bis die Seele davon frei geworden ist. Dass nun die meisten Menschen im Irrtum von der Erde scheiden, würde wenig zu sagen haben, wenn der Mensch die Ich-Liebe überwunden und in uneigennützige Nächstenliebe gewandelt hätte. Dann fände er sich von selbst an jenen Orten ein, wo ein Licht leuchtet, wo es entweder zur Erde niederstrahlt oder von den Boten des Lichtes ihm vermittelt wird. Von dem Grad seiner Liebe ist also sein Los abhängig. Und diesen kann ich allein erkennen, denn mir ist kein Gedanke verborgen. Wenn das Streben eines Menschen darauf ausgerichtet ist, dass er mich erreichen will, wenn es ihm nur darum geht, das zu tun, was mir wohlgefällig ist, dann hat er damit den Beweis erbracht, dass er seine Erdenaufgabe erfüllen will, und geht er nun auch einen falschen Weg, auf dem es schwer ist, mich zu finden, so wird ihm sein Wille angerechnet, der mir gilt, und ich werde ihm beistehen, zur Vollendung zu gelangen. Doch mich lieben kann nur der Mensch, der im Nächsten seinen Bruder sieht, weil die uneigennützige Nächstenliebe immer der Beweis ist von der Liebe zu mir. Denn nur Worte ohne einen lebendigen Glauben sehe ich nicht an, dann aber trennt sich die Seele auch nicht von ihrem Irrtum, weil die Liebe erst das Licht ist, das ihr den Schimmer von Erkenntnis gibt. Dann ist der Eingang in das jenseitige Reich nur eine Fortsetzung dessen, was der Mensch über die Liebe zu mir gesetzt hat. Denn ihn hält der Irrtum gefangen, bis er sich davon zu lösen vermag. Da ihr Menschen auf Erden aber nicht wisset, in welchem Zustand ein Mensch das Erdenleben verlässt und es euch auch nicht offen gesagt werden kann, um eben allen Seelen eure fürbittenden Gedanken nachzusenden, ist auch diese Fürbitte sehr nötig, wolltet ihr eine jede Seele vor einer Zeit bewahren, die sehr lange dauern kann, bis sie sich frei macht von Irrtum. Ihr werdet nur von ausgesprochenen Liebeseelen die Gewissheit haben, dass sie in Lichtsphären eingegangen sind. Doch die anderen Seelen benötigen alle noch eure Fürbitte. Und sie sind euch wahrlich dafür dankbar, ist doch nur ein Gebet in Liebe zu mir gesandt von Erfolg, nicht aber Massengebete, die der Seele verhelfen sollen zur Seligkeit. Gedenket aller Verstorbenen und rufet sie zu euch, dass ihr ihnen mein Wort bringen wollet, dass sie aufklärt, dass für die Seelen Speise und Trank ist, eine Nahrung, an der sie sich kräftigen können, denn viele Seelen sind noch in großer Not, dass sie im Dämmerlicht einhergehen, wenn nicht gar tiefste Finsternis sie umfängt. Auch dann könnet ihr diese Seelen erlösen durch inniges Gebet, dass sie empfinden werden als Wohltat und langsam auch den Widerstand aufgeben gegen mich. Ich will, dass alle Seelen noch Erlösung finden, dass nicht wieder die Tiefe sie verschlingt. Ich will, dass ihnen das Erlösungswerk Jesu Christi immer wieder vorgetragen wird, dass sie auch stets mehr begreifen werden, je mehr Licht ihnen gebracht wird. Denn Fürbitte in Liebe ist eine Kraft, die allen denen zugute kommt, denen eure Fürbitte gilt. Die Seelen bitten euch alle darum, weil sie sich unglücklich fühlen, solange sie noch nicht Erlösung gefunden haben durch Jesus Christus, der für alle Sünden gestorben ist am Kreuz. Amen.